diesem wäre Nummer 7. Hoffnungen sind nicht dazu da, sie aufzugeben. These Nummer 8. Was wir wissen, hängt davon ab, was wir fühlen. Nummer 9, und diese These ist mir besonders wichtig. Eine Seele, die keine Schönheit empfunden hat, begeht emotionalen Selbstmord. These Nummer 10, ich hoffe, wenn man Thesen in die Luft anschlägt, dass sie auch halten. Seelen ohne Poesie sind eine unentdeckte Form der Geisteskrankheit.